Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Suena. Der Biografie mit und von The Visions of Avignon. Hallo liebe Leute und hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Nun, könnt ihr eigentlich den Wind um mich herum hören? Also ich hoffe, dass diese Aufnahmen irgendwas überhaupt werden, denn es weht ein sehr, sehr starker Wind. Ich hatte wieder mal die grandiose Idee, campen zu gehen und ich befinde mich jetzt im Wald. Mit meinem Zelt, doch das Wetter macht es mir unmöglich. Ich wollte auch jetzt eigentlich nicht eine Episode machen, aber ich habe beschlossen, eine zu machen, während ich nach einer Hütte suche. Denn falls ich mich recht entsinne und erinnere, befindet sich eine Hütte hier irgendwo in der Nähe. Also das letzte Mal habe ich die gesehen und ich hoffe, da unterzukommen, denn ansonsten muss ich kehrt machen und das wäre ziemlich schade und ich habe keine Lust kehrt zu machen, denn es wird ja auch bald dunkel werden. Nun, das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist der Mensch. Also ich habe letztens mal eine Reportage über die Mars-Mission gesehen und über die ganzen Zweifel der Menschen, dass wir irgendwas vom Mars bringen könnten, das uns umbringt. Und dabei bringen wir selbst uns doch ständig um. Also wir sind gerade dabei mit unserem Klima, mit unserem Lebenssinn. Nun, ich würde gern wissen... Oh Gott. Ich würde gern von euch wissen, wie ihr das empfindet. Und wie denkt ihr eigentlich über uns, die Menschen? Und was macht ihr persönlich, um das Leben auf der Erde erträglicher zu machen? Und was macht ihr eigentlich, um das Leben auf der Erde so zu gestalten, dass in ein paar hundert Jahren wir immer noch auf der Erde leben können? Oder seid ihr einfach Leute, die Energie verschwenden, wo sie auch nur können und sowas? Okay, ich werde weiter reden, wenn ich die Hütte gefunden habe. Das geht so nicht. Der Wind ist zu stark und ich habe jetzt schon sogar die Befürchtung, dass mir mein iPod aus den Händen fliegt. Oh lala. Naja, also bis gleich. So, hallo liebe Leute und hallo ihr Bösen da draußen und ich bin's wieder mal. Seit der letzten Aufnahme sind knapp 7 Stunden vergangen und was habe ich zu berichten nun? Der Wind war doch zu stark für mich. Ich bin wieder bei mir, also in meiner Wohnung, in der Zivilisation, Gott, wie spricht man das auf Deutsch? Zivilisation. Also ich bin auf jeden Fall wieder unter Menschen. Aber das ist nicht unbedingt etwas Gutes. Die Waldhütte, oder besser gesagt, der eigentliche Begriff wäre Försterhaus. Also das Försterhaus habe ich nicht gefunden. Also machte ich den Weg wieder zurück. Denn der Rückweg dauerte etwas mehr als 3 Stunden. Der Wind wurde viel stärker, es fing an zu regnen und ich fand mich beim Einbruch der Dunkelheit immer noch im Wald. Also ich weiß nicht, wie viele von euch im Wald waren, wenn es dunkel ist, aber das war eigentlich gruselig und ein bisschen schrecklich auch. Also ich sage jetzt sehr oft also, toll. Nun, es war nicht das erste Mal, jedoch hatte ich zum ersten Mal ein Missgeschick mit kleinen Folgen. Denn ich fiel einen sehr kleinen Schlucht hinunter.